Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer freitags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Markus und Markus ist 27. Hallo Markus. Ja, Markus hier. Hallo Domian. Markus, weswegen rufst du an? Ja, ich habe ein kleines Missgeschick verbreitet oder begangen. Und zwar habe ich meine Freundin betrogen. Deine Freundin? Meine Freundin. Deine Freundin? Richtig, jawohl. Betrogen im Sinne von, du bist ja fremdgegangen? Ich bin ja fremdgegangen, richtig. Und zwar habe ich in einer Diskothek zwei andere Frauen kennengelernt an einem Abend. Das waren zwei beste Freundinnen. Mhm. Die habe ich mir nach Hause genommen und ja, dann ist es zum Sex gekommen. Und meine damalige Freundin ist halt bei mir zu Hause reingeplatzt. Ach du Gott, also das war ein Dreier, ein flotter Dreier? Das war ein flotter Dreier, ganz genau. Hattest du sowas schon mal erlebt vorher? Nein, ein Dreier hatte ich vorher noch nicht. Ich habe meine Freundin allerdings vorher schon einmal betrogen gehabt, ja. Wie lange bist du denn mit deiner Freundin zusammen? Das ist meine Ex-Freundin mittlerweile, wir waren 4 Jahre zusammen. Ach so, ja. Ex-Freundin deshalb, weil sie dich deshalb verlassen hat? Das war der Grund, richtig, genau. Also erzähl mal die Situation. Du bist mit den beiden Mädels zugange. Ja, wie soll ich das beschreiben? Also wir haben uns ja Discord kennengelernt, haben ein bisschen rumgeknutscht dort und ein bisschen rumgefummelt. Dann ist es halt dazu gekommen, dass ich gefragt habe, ob die heute Abend noch was vorhaben. Ich habe sie dann mit zu mir nach Hause genommen. Und genau. Ja, da ging es im Schlafzimmer gut ab, einen flotten Dreier, wie du halt sagtest. Ja, und dazu kam dann deine Freundin. Ja, wir wohnten halt nicht zusammen und sie ist dann halt bei mir zu Hause einfach vorbeigeschneit. Den Grund weiß ich bis heute leider nicht und hat uns dann halt da mitten im wilden Sex halt erwischt. Ach du, das ist ja der Klassiker. Ja, das ist da so. Sie hatte einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Ja, ich meine, waren wir 4 Jahre zusammen. Ja, klar, natürlich. Nicht zusammen gewohnt, aber ja, klar. Schlüssel hatte sie, klar. So, ich stelle mir die Situation vor, du mit den beiden Schönen im Schlafzimmer. Voll in Action, ja, und dann geht die Tür auf und deine Freundin steht da. Was passiert dann? Was ist geschehen? Wer hat was gesagt? Ja, wie gesagt, wir waren halt mitten im Verkehr. Wir haben uns ein bisschen vergnügt miteinander. Die eine hat mir einen geblasen, die andere habe ich ein bisschen halt befummelt und dann ist halt die Tür aufgegangen und auf einmal gab es so ein großes Geschrei, du Arschloch, und ein hysterisches Rumgeweine. Sie ist dann zu mir gerannt, hat mir eine Backpfeife gegeben und so ist das Ganze halt dann sehr eskaliert, ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es weiter? Die anderen beiden Frauen waren ein bisschen perplex, weil ich in der Discord gesagt habe, gut, ich wäre Single. Mhm. Eine ist dann halt ja mehr oder weniger rausgerannt. Die andere haben sich dann unter Frauen halt angeschrien, angezickt. Und ich habe, wie gesagt, meine Backpfeife bekommen und irgendwann ist meine damalige Freundin, jetzt Ex-Freundin, halt auch rausgerannt und ist wieder nach Hause gefahren und seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört. Ach. Du hast überhaupt gar nichts mehr von der gehört? Nee, das ist jetzt 4,5 Wochen her und ich habe mich mehrmals bei ihr gemeldet, aber sie reagiert einfach nicht, ne? Das ist ja heftig, wenn man 4 Jahre zusammen ist. Gut, das war ja auch heftig, was du gemacht hast. Aber dass da überhaupt gar nichts kommt, ist ja schon, ich meine, ja, konsequent. Ja, das ist eine komische Situation, ne? Sie ist sehr, sehr konsequent in der Hinsicht, klar, keine Frage. Und ich habe halt versucht, mehr Kontakt zu ihr aufzunehmen. Klar, es war auch eine hübsche Frau und... Na gut, das war halt der Fehler mit dem Dreier. Ne? Du klingst gar nicht so, als würdest du dir groß leid tun. Das war ein großer Fehler, klar, keine Frage. Das habe ich deinen Kollegen in der Redaktion auch schon gesagt. Und, aber? Vielleicht bin ich ein bisschen sauer auf mich selbst. Das ist halt eine schwierige Situation, jetzt, in der man steckt. Aber du klingst gar nicht so, als würdest du dich jetzt großartig ärgern über dich selbst oder über wen auch immer. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt am Fernsehen liege oder dass ich live war. Ich in der Sendung bin, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall war ich schon sehr, sehr geknickt und sehr traurig, als man es realisiert hat, was man gemacht hat. Na klar, stand man unter Alkoholeinfluss und es war halt nicht ganz so einfach, das Ganze halt an dem Abend direkt zu verarbeiten, aber am Tag danach halt, wenn einem das alles mal bewusst wird, was man halt verbockt hat, was man für eine Scheiße gemacht hat, dann denkt man halt schon etwas mehr drüber nach. Also ich habe gerade so verstanden, dass dann deine Freundin ist dann irgendwann auch abgehauen aus der Wohnung, Wut entbrannt, die andere Frau ist auch gegangen. Und die dritte, wie lange war die noch da? Früher oder später ist sie auch gegangen, wir haben noch kurz geredet, sie war halt auch sehr, sehr sauer auf mich, weil ich halt in der Diskothek gesagt habe, dass ich keine Freundin habe, dass ich Single bin. So. Und hätten sie sich damals auch nicht drauf eingelassen. Und dann stelle ich mir gerade vor, wie es in dir vorgeht. Dann sitzt du da auf deinem Bett, da ist gerade ein Chaos passiert, eine Katastrophe. Kann man dann einpennen? Ja, was heißt einpennen? Klar, man ist halt immer noch mit den Gedanken ganz woanders. Man liegt da nackt im Bett und hatte gerade halt Sex und man weiß immer nicht, was mit einem los ist, klar. Und dann irgendwann aufgrund des Alkoholkonsums schläft man irgendwann ein und an der Morgen fragt man sich erstmal, okay, Junge, was hast du da gerade gemacht? Ja, da kommt das böse Erwachen, das ist schon klar. Wenn man 4 Jahre zusammen ist, hat man ja irgendwie viele Sachen. Der eine hat das in der Wohnung, der andere in der Wohnung des Partners. Hat sie bei dir in deiner Wohnung auch Sachen? Was heißt Sachen? Klar, wir haben nicht zusammen gewohnt. Sie hat sich das eine oder andere Kleidungsstück bei mir, ich sag mal so Kleinigkeiten. Es war jetzt nicht diese so lebenswichtige und sag mal Textilien oder Sachen, die halt für sie relevant gewesen wären. Hast du dich denn irgendwie per SMS oder per Mail oder wie auch immer entschuldigt? Ich habe versucht, sie anzurufen. Ich habe ihr SMS geschrieben. Ich stand bei ihr vor der Tür, aber sie vermeidet jeglichen Kontakt. Hast du denn in den Mails dich entschuldigt? Ja, selbstverständlich habe ich mich entschuldigt. Klar, keine Frage. Ich meine, es war ein großer Fehler. Nun war es nicht das erste Mal, hast du gerade gesagt. Du bist hier schon mal fremdgegangen. Richtig, es war das zweite Mal. Hat sie das mitbekommen damals, das erste Mal? Nein. Habe ich dann verheimlicht. Wie überhaupt? Das ist ja immer die Grundfrage. Wie überhaupt kam es dazu, dass es dazu gekommen ist? Was ist der Hintergrund? Dazu? Ich sag mal, wir Männer neigen dann dazu, irgendwo unter Alkoholeinfluss und halt andere Frauen attraktiv zu finden und halt auch mal was Neues in Erfahrung bringen zu wollen. Und verstehe. Ein Dreier ist natürlich auch mal sehr, sehr reizvoll. Natürlich. So attraktive junge Damen dann halt in der Diskothek kennenlernen. Man träumt nicht mal von einem Dreier, da mal richtig schön mit zwei Frauen. War denn die Beziehung eigentlich so in Ordnung noch vorher? Die Beziehung an sich war in Ordnung, klar, keine Frage. War alles in Ordnung, der Sex war auch in Ordnung. Und deswegen ist es ja auch so, dass man es unterm Strich, auch wenn der Dreier und der Sex gut war, bereut. Ja, also brachialer Fehler hast du da gemacht. Du kannst eigentlich nichts machen als nichts machen. Ja, das ist jetzt das im Endeffekt genau das Problem. Man kann nichts machen, anstatt jetzt zu warten, zu hoffen, dass sie irgendwann mal reagiert und dass sie vielleicht mal irgendwann sagt, okay, ich verzeih dir. Oder dass sie zumindest mal ein Gespräch sucht, das wäre ja schon mal ein Anfang. Das wäre richtig, aber schon mal anfangen, wenn du es ja schon ein paar Mal versucht hast, an sie heranzutreten und hast dich auch schon schriftlich entschuldigt, ich hoffe auch richtig ausführlich und fundiert. Ja klar, man sich ausführlich entschuldigt, man versucht das in Worte zu fassen, was geschehen ist. Wobei man kann ja mit Effekt keine richtigen oder fairen Worte dafür finden. Nein, natürlich nicht. Wenn ich so eine Situation vorkommen würde, wenn ich meine Freundin halt mit 200 Männern erwischen würde, würde ich auch so reagieren. Ja, natürlich. Hast du denn da reingeschrieben, dass du schon gerne weiter in der Beziehung sein möchtest mit ihr? Ne, das habe ich jetzt so nicht geschrieben. Ich habe erstmal versucht, das Gespräch zu suchen, um halt mal überhaupt den Kontakt wiederzufinden. Ich denke mal, all diese Entschuldigungen, was man jetzt schreibt, das muss man halt in einem persönlichen Gespräch erklären. Ich meine, ich kann dir nur raten, stillzuhalten, Markus. Also, was willst du machen? Was soll ich jetzt machen? Das wäre vielleicht mal eine Frage an dich. Was würdest du mir für Tipps geben, was ich jetzt machen kann? Stillhalten, abwarten. Wenn, dann muss die Frau auf dich zukommen. Vielleicht brauchst du einfach eine gewisse Zeit, um den Schock zu verarbeiten. Immerhin vier Wochen sind ja schon vergangen. Du kannst vielleicht jetzt nach nochmal was schreiben. Das wäre vielleicht möglich. Ja. Und das auch in großer Ruhe schreiben. Formulier es, lass es mal einen Tag liegen und dann schick es erst weg. Aber mehr kannst du nicht machen. Das muss von ihr dann ausgehen. Und wenn nichts mehr kommt, dann war's das. Dann musst du es ausbaden, was du getan hast. Mhm. Ist sie so ein konsequenter Typ? Sie ist sehr, sehr straight, sehr, sehr konsequent, keine Frage. Aber ich denke mal, so eine Situation wird sie auch noch nicht erlebt haben. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Wer erlebt das schon? Also die meisten erleben das ja nicht. Das ist ja eine Filmszene, die du gerade beschrieben hast. Ja gut, ich sag mal für sie. Ich meine, für mich war es ja nicht schlecht. Sowohl es auch. Für dich war es schlecht in dem Moment, dass deine Freundin reinkam. Klar, das war schon keine schöne Situation, aber an sich der Sex mit zwei Frauen, der war ja schon, das war schon eine Erfahrung wert. Ne? Also du bereust es gar nicht groß. Ich habe ja gerade gesagt, klar bereue ich das, weil ich, ja, sag mal, ich bin eine große Liebe verloren. Aber ich sag mal, diese Erfahrung, die man halt gesammelt hat in seinem Leben, da träumen andere Männer davon. Ich merke, es ist so ein bisschen ambivalent. Markus, mach nix. Schreib noch einmal was, würde ich sagen, und dann mach nix. Dann warte ab, bis sie kommt, und wenn sie nicht reagiert, dann war's das. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich momentan habe, denke ich mal. Ne? Bitte? Das ist die einzige Möglichkeit, die ich momentan habe. Genau, so sehe ich es auch. So sehe ich es auch. Macht ja keinen Sinn, jetzt hinterher zu lauern oder. Nein, dann machst du dich ja lächerlich. Machst dich lächerlich. In diesem Sinne, Markus, alles Gute. Bedanke mich. Und viel Erfolg. Schönen Abend noch. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer für euch. Claudia 59 ist hier. Hallo Claudia. Hallo Domian, danke, dass ich mit dir reden darf. Ich freue mich total. Sehr gerne. Claudia, um was geht es denn? Also, in erster Linie, hast du deine Erkältung überwunden? Nee, immer noch nicht richtig. Ich bin froh, dass Wochenende jetzt kommt. Ja. Also, ich bin sehr traurig. Was ist passiert? Also, ich habe eine Tochter, die ist 33. Ich habe drei Kinder. Mhm. Ne? Erwachsene Kinder. Ja. Die jüngste Tochter ist 33 Jahre alt. Und ich muss dir vorweg sagen, ich lebe sehr einfach, stinkt normal. Mhm. Ich rauche nicht, ich trinke nicht und ansonsten ginge es mir ganz gut. Und ich habe jetzt die 33-jährige Tochter und die wurde heute Mittag inhaftiert. Ach. Und warum? Was ist geschehen? Also, und das Schlimmste ist, es ist nicht das erste Mal. Warum wurde sie inhaftiert? Sie wurde 2003 in rief die Staatsanwaltschaft an, also sie hätte einen bewaffneten Raub begangen mit ihrem Bruder. Oh. Ich bin aus allen Wolken gefallen, ich bin umgekippt, ich habe Nervenzusammenbruch bekommen, ich habe mich aufgerafft, ich habe sie besucht, ich habe alles getan. Wir haben die Schulden bezahlt, mein Mann und ich. Übrigens, ihr Vater lebt nicht mehr, der ist tot. Hm. Der war Alkoholiker. Und hatte sie denn damals diesen bewaffneten Raubüberfall wirklich begangen? Ja. Ja, das hat sie. Wo? Wen also, hat sie überfallen? Keine echte Waffe, das war eine Attrappe. Ja. Und, aber es ist schlimm genug, sie hatte keine Munition. Und wo, wen hat sie überfallen? Bitte? Wen hat sie überfallen? Ein Spielcasino, so ein Spielothek. Spielothek. Und wie viel hat sie erbeutet? Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Und die haben damals aber 3 Jahre und 6 Monate Haft bekommen. Mhm. Davon hat sie zwei Jahre und also 2/3 abgesessen. Und diese ganze Phase, ich war immer da, ich habe alles bezahlt, ich habe die Schulden bereinigt, die Wohnung bezahlt, alles getan, damit der Rückzug eben geebnet ist. Das heißt, sie hatte hohe Schulden? Ja, sie hatte Schulden. Wie hoch? Und das war gar nicht so schlimm. Das war gar nicht so schlimm. Sie hatte sich ein Auto finanziert und sie hatte eine Wohnung. Ja. Und wie hoch waren denn die Schulden? Sagen wir mal so 5.000 Euro. Ja. Ne? Ja. Mhm. Das wäre von uns aus bezahlbar gewesen. Mhm. Es wäre keine Katastrophe gewesen. Mhm. Ne? Nur sie ist halt ein Mensch, der sich niemandem anvertraut. So. Und ich muss sagen, sie ist sehr, sehr intelligent. Sie hat mit der Reife Abitur. Ja. Sie ist lieb ohne Ende. Hat sie eine Ausbildung auch gemacht oder einen Beruf? Ja, eine abgeschlossene Lehre als Bürokauffrau für Kommunikation. Ja. Und jetzt ist sie wieder verhaftet worden. Warum? Und jetzt hat man sie mit Drogen erwischt. Mhm. Mit welchen Drogen? Mit Speed. Sagst du mir bitte, was Speed ist? Speed ist eine chemische Droge, die man ein bisschen mit Kokain vergleichen kann und die sehr aufputscht. Und, okay, ich hab's gewusst. Weil sie war in letzter Zeit ganz so total hyperaktiv, so überglücklich. Mhm. Und es war so unnatürlich. Mhm. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, ich weiß nicht, die nimmt was. Ist sie denn, ich sag mal, nur in Anführungszeichen damit in einer kleinen Menge erwischt worden oder hat sie damit gedient? Ja, in einer kleinen Menge. Sie hat nicht damit gehandelt? Nein, auf gar keinen Fall. Das weiß ich. Hoch, also das ist sicher. Wie hoch war denn die Menge? 3 Gramm. Mhm. Da weiß ich jetzt nicht die Rechtslage, wie das ist. Ja gut, die bleibt in Haft. Bei Drogen, da gibt's keine Gnade. Weil wie sie den bewaffneten Raub begangen hatte, waren viele mit Drogendelikten. Mhm. Und die haben alle langjährige Haftstrafen gekriegt. Mhm. Und sie hatte ja Bewährung. Mhm. Und das stimmt. Achso, das habe ich jetzt nicht so schnell mitrechnen können. Die Bewährung lief jetzt immer noch? Ja, das war so, dass eben vor 2 oder 3 Jahren, wurde sie mit, also sie hatte gekifft und wurde erwischt und hat einen Führerschein abgenommen bekommen. Mhm. Und da ich das Auto bezahlt hatte mit meinem Mann, und hat sie mir das zurückgebracht und hat gesagt, sie braucht es nicht mehr. Mhm. Und hat gesagt, wieso? Bist du zu schnell gefahren? Führerschein weg? Nein. Mhm. Alkohol? Nein. Drogen. Mhm. Ich bin aus allen Wolken gekippt. Mhm. Na, weil das ist für mich. Okay, wenn sie in eine Bewährungszeit ist und mit 3 Gramm Speed erwischt wird, ist das natürlich keine Kleinigkeit. Genau. Das haut dich natürlich jetzt wieder mal um. Vollkommen, also es war für mich vor Jahren, ich weiß nicht, ob du schon mal jemals in so einer Haftanstalt gewesen bist. Ja, schon öfters, weil ich ganz früher mal so ehrenamtlich so Gefangenenbetreuung gemacht habe. Okay, okay, dann weißt du Bescheid. Ich kenne das, ja. Es ist ganz schwierig für jemanden wie mich, der einfach fern von diesem lebt, da reinzugehen und zu sehen, wie das überhaupt abläuft. Ja. Es war Schock pur. Das glaube ich. Schock pur. Dann gehst du rein, siehst dein Kind in so einem Hemdchen, steht da. Also ich war jedes Mal aufgelöst ohne Ende und ich habe mich all die Jahre seit 2003 nicht wirklich von dieser Sache erholt. Mhm. Und jetzt wieder sowas. Und jetzt kommt's wieder. Du hast noch 2 andere Kinder, sagst du. Bei denen läuft alles gut. Also meine 2. Tochter, die ist verheiratet, 3 Kinder, ist alles super. Mhm. Und mein ältester Sohn ist 41 und der hatte wohl mit ihr mal damals das gemacht, 2003, hat sich ja jetzt aber eingekriegt, ist auch verheiratet. Stimmt, der war ja dabei, bei dem Raubüberfall. Ja, die halten halt zusammen in jeder Beziehung. Aber der hat sich jetzt so etabliert. Und aber richtig. Mhm. Die haben auch gleich, die sind rausgekommen, die hatten gleich ihren Job. Und es hätte alles wunderbar sein können. Wie erklärst du dir das denn, dass sie so neben der Spur läuft und dass sie irgendwie keinen Tritt ins Leben kriegt? Also ich habe eine Erklärung und das ist für mich schwer zu verstehen, weil wir haben uns unterhalten, mein Mann, auch meine Kinder, also wir sind überzeugt, dass sie lesbisch ist. Ich bin 100% überzeugt. Gut, aber deshalb wird man ja nicht kriminell. Sie kann damit nicht umgehen. Also sie outet sich nicht und kann nicht mit umgehen. Wieso glaubst du, dass sie lesbisch ist? Weil sie signalisiert es und sie hat auch keine Beziehung und trifft sich oft mit Frauen und kann mit dieser Lage nicht umgehen. Hast du sie denn mal offen darauf angesprochen? Nein, ich habe Signale gesetzt. Ich habe ihr, dass sowas normal ist heutzutage und dass ich sehr tolerant bin sowieso. Mhm. Und über mir wohnt auch so ein Frauenpärchen und die sind ja so nett und alles. Ne? Mhm. Und habe ihr so Signale gesetzt und habe gehofft, sie öffnet sich. Ich finde, da muss jemand auf einen zukommen. Mhm. Ist natürlich jetzt ein bisschen vielleicht auch Küchenpsychologie. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber, oder... Mhm. Es kommt noch etwas anderes dazu, kann auch sein. Ja. Ich wundere mich so ein bisschen, wenn du als Mutter so offen bist, dass sie ist immerhin 33, du sagst, sie ist eine intelligente junge Frau, dass sie da so ein Gedöns mitmacht, wenn sie nun lesbisch ist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Nee, verstehe ich auch nicht. Gerade nun jetzt, in der heutigen Zeit, wo alles ganz offen ist. Ja, genau. Aber für dich ist es natürlich eine schwierige Situation. Jetzt steht ein Prozess wieder an wer weiß, was dabei rauskommt. Und schämst du dich in deinem Umfeld auch für sie? Auf gar keinen Fall. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein, ich gehe offen mit allem um. Ich bin sehr tolerant und jeder schätzt mich dafür. Und ich habe für alles und für jeden Verständnis. Also du glaubst nicht, dass die Verwandtschaft irgendwie jetzt... Die interessieren mich nicht. Nein. Du hältst zu deiner Tochter? Definitiv. Mhm. Definitiv. Ich habe all die Jahre zu ihr gehalten und sie ist ja auch sonst so lieb. Wissen Sie, weißt du, wenn das so ein Arschlochkind wäre, die mir dauernd auf die Nerven geht, aber das ist sie halt nicht. Mhm. Und das ist es, was es ganz so schwer macht. Wie geht das jetzt weiter? Sie ist heute inhaftiert worden. Ja. Wie ist die weitere Prozedur? Also ich weiß es nicht. Ich kann jetzt erst am Montag, das ist jetzt heute wieder freitags, wieder dieselbe Situation wie 2003. Mhm. Da hatte ich dann das quälende Wochenende, dann gehe ich zur Staatsanwalt, beantworte einen Besucherschein und dann erfahre ich es Näheres. Mhm. Und ich weiß aber aus der vorhergehenden Haft, dass bei Zogen gibt's kein Pardon. Mhm. Das heißt, du kannst dann auch nächste Woche unter 4 Augen mit ihr sprechen? Ja, und die Hinterglasscheibe, das weiß ich mittlerweile auch, das war damals so. Mhm. Ne? Und ich bin ohne Ende traurig. Ich bin so außer mir vor Traurigkeit. Mhm. Und was sagen denn die anderen Kinder jetzt zu der neuen Situation? Also meine Tochter, bei der hat sie ja zum Schluss gelebt, ne? Mhm. Weil der Ehemann ist auf Montage und da war die froh, dass sie jemand hatte, die hat auch Kinder und so. Und da hat sie gelebt und ich sagte, es wäre besser so. Die war zum Schluss sehr konfus und hätte auch zu härteren Sachen gegriffen. Ach so, das heißt, die Tochter meint, das ist sogar vielleicht ganz gut, wenn sie in den Knast kommt. Ja, die sagt, da ist sie erstmal sicher und vielleicht, die wäre abgedriftet. Vielleicht ist das ja gar nicht so dumm. Mhm. Wenn man sie jetzt erreicht und ihr gut zusprechen kann, dann hat sie ja vielleicht auch die Chance, im Knast irgendetwas Sinnvolles zu machen. Ja. Vielleicht auch ich weiß nicht, wie das mit der psychologischen Betreuung in dem Knast ist, wo sie da sein wird, dass sie da ordentlich betreut wird. Mhm. Vielleicht wohnt dem Ganzen auch eine Chance inne, das kann ja sein. Mhm. Aber das habe ich 2003 schon gehofft. Mhm. Und jetzt stehen wir vor demselben Dilemma wieder. Mhm. Ne? Also ich finde, du was du nur machen kannst, ist, das tust du aber auch schon, dass du ihr vertrauensvoll gegenüberstehst. Auf jeden Fall. Und dass sie sich dir gegenüber auch öffnet und alles sagen kann. Ich würde das mit dem Lesbischen auch mal ganz klar ansprechen. Ganz gezielt. Wirklich? Ja, ganz gezielt. Ich habe immer gedacht, ja, weil es so verschlossen ist. Nein, weil wenn du die Vermutung... Mit meinen anderen Kindern rede ich ganz normal über alles. Wir reden auch über dessen. Die sind auch genau der gleichen Meinung. Dann sprich's aus. Und wir verstehen die überhaupt nicht. Leg's auf den Tisch und sag, pass auf, ich habe den Eindruck, dass du lesbisch bist. Bitte sei lesbisch. Wir freuen uns. Hauptsache, du lebst, wie du bist, wenn du es ihr so sagst. Okay, das merke ich mir. Das ist gut. Das ist gut. Dann, wenn es wirklich so ist, dann hast du schon einen Vertrauensschuss wieder, Überschuss bei ihr. Mhm. Ansonsten kann man eigentlich nur sagen, dass wenn es nicht allzu lange wird, dass du auch dafür sorgen solltest, wenn sie rauskommt, dass sie in psychologische Betreuung kommt. Mhm. Aber das ist jetzt noch weit hin, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden. Ja. Mhm. Jetzt wünsche ich dir erstmal, dass du gut übers Wochenende kommst. Ich danke dir vielmals. Und dann ist das Gespräch natürlich ganz interessant am Montag mit ihr. Mhm. Leg alles auf den Tisch, sprich alles aus. Ja. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann. Dass sie auch weiß, dass sie da einen Ansprechpartner... Ich hätte es schon längst tun sollen. Vielleicht, ja. Ja, ich hätte schon längst tun sollen. Vielleicht, oder fragt auch nochmal intensiver, ob es noch andere Gründe gibt. Du würdest sie nicht verurteilen. Sie soll alles sagen. Ja. Mhm. Es ist ein Versuch. Es ist ein Versuch. Mhm. Mhm. Liebe Claudia, ich wünsche viel, viel Erfolg. Ich danke dir. Und hoffe, dass es nicht alles zu schlimm wird und dass es alles wieder gut wird, wünsche ich. Ja, ich danke dir vielmals. Ich danke für die Zeit und du hast eine tolle Sendung. Vielen Dank, Claudia. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Ah, hier ist ein ganz junger Zuschauer, Zuhörer. 15 Jahre, Fleming. Was für ein schöner Name. Hallo. Hallo. Hi, Fleming. Weswegen rufst du an? Es geht darum, dass ich schwul bin. Und ich habe das meinen Eltern gesagt und dass sie damit überhaupt nicht klarkommen. Hm. Ja. Seit wann weißt du, dass du schwul bist? Also gemerkt habe ich das schon sehr lange. Also schon so bestimmt seit 3, 4, 5 Jahren, dass ich doch eher mich halt für Männer interessiere, aber richtig eingestanden und damit das richtig angenommen und akzeptiert habe ich erst vor 6, 7 Monaten, als ich mich gegenüber einer Freundin geoutet habe. Finde ich toll und finde ich super, dass du das in deinem Alter schon so früh klar sagst. Manche kämpfen da innerlich viel, viel länger, viel mehr Jahre. Das finde ich erstmal gut. Wann hast du es deinen Eltern gesagt? Also, das war so, ich habe Samstag meiner Mutter gesagt, in dem Zusammenhang, dass ich bei einer Freundin schlafen wollte. Hm. Und sie dann halt das nicht wollte, weil sie Angst haben, dass ich mit ihr schlafen würde und so. Und dann habe ich ihr gegenüber erwähnt, dass ich schwul bin. Und sie hatte auch vorher schon immer so Andeutungen gemacht. Und ich glaube, sie hat es auch schon geahnt. Ja. Ihr habe ich dann gesagt und sie ist die ganze Zeit ausgewichen und hat nur darüber geredet, dass ich mich ja auch nochmal ändern könnte. Und, das war letzten Samstag. Ja. Ja. Und dann habe ich, dann war es halt so, dass wir dann häufiger nochmal darüber ins Gespräch kamen, die Tage. Auch mit deinem Vater? Nee, mit meiner Mutter erstmal. Und ja. Sie hat dann auch mir wirklich ins Gesicht gesagt, dass sie Homosexualität eklig findet. Mhm. Und dann bin ich zu meinem Vater gegangen und sie saßen bei dem Wohnzimmer, bin ich zu meinem Vater gegangen und dann haben wir darüber geredet. Mhm. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, ich bin schwul. Mhm. Und wollte dann seine Meinung dazu hören. Mhm. Und er war erstmal, ich glaube, er war ziemlich verwirrt erstmal. Also das heißt, deine Mutter hat es ihm noch nicht gesagt gehabt? Nein. Nein. Ich habe sie auch erst darum gebeten, weil ich von ihm eine schlimmere Reaktion erwartet hätte, aber das ist jetzt eher das Gegenteilige eingetreten, dass mein Vater das, ich sag mal, akzeptiert oder einfach so hinnimmt und meine Mutter eher nicht. Was hat der Vater denn gesagt? Also er meinte, das ist mein Leben und ich soll einfach, und das ist meine Sache, wie ich halt bin, aber wirklich erfreut darüber ist er, glaube ich, auch nicht. Ja, okay. Aber das ist doch schon mal ein guter Standpunkt, wenn er gesagt hat, das ist dein Leben und das ist deine Sache. Damit kannst du doch auch erstmal gut auskommen. Ja. Er wird sich schon dran gewöhnen, sagen wir es mal so. Also ich will nochmal sagen, Hut ab und klar, wirklich toll finde ich das, dass du das jetzt so offen und so früh alles sagst und deinen Eltern das auch gesagt hast. Das finde ich sehr gut. Das ist für deine Entwicklung toll, gar keine Frage. Ja, jetzt die Reaktion der Mutter. Das ist natürlich ärgerlich. Ich finde es auch total nervig, dass immer noch solche Reaktionen kommen, wo das eigentlich mittlerweile doch ziemlich gesellschaftlich doch ziemlich anerkannt ist. Mhm. In allen Bereichen haben wir Schwule, auch schwule Prominente im Showbusiness, in der Politik, im Sport, im Fußball noch nicht offen, aber das wird auch noch kommen. Ist deine Mutter irgendwie eigentlich sonst auch sehr konservativ oder vielleicht sehr konservativ-religiös eingestellt? Schon, also religiös jetzt, naja, also sie ist in der Kirche, klar, und ich denke mal, sie hält ziemlich viel auf traditionelle Werte oder so und steht einfach noch nicht so sehr dabei und denke ich, ist dann noch ziemlich konservativ eingestellt. Ja, jetzt heißt das, jetzt hast du den ersten Schritt gemacht, der Kampf ist eröffnet. Und jetzt musst du halt weiterkämpfen und dir da nicht reinreden lassen von ihr. Ne, werde ich sicherlich auch nicht. Nee, das mag ich schon, dass du deine Sache weißt. Aber es ist halt nervig, es ist auch verletzend. Ich finde es auch verletzend, wenn die Mutter zu dir sagt, dass sie das ekelhaft findet. Das habe ich auch gesagt und sie meint auch, ja, du darfst nicht mit Homosexuellen treffen. Zum Beispiel habe ich jetzt vergangenen Samstag ein homosexuelles Pärchen kennengelernt und habe mich mit denen dann auch getroffen und das habe ich ihr dann auch erzählt und sie meinte dann, dass sie mir noch mehr den Kopf verdrehen und mich dann im Endeffekt wirklich schwul machen. Ich meine, ich bin jetzt schon schwul, anders kann ich nicht mehr werden. Ne? Ja. Und dass sie dann sagt, dass die beiden oder das allgemein Homosexuelle mich noch mehr in meine Annahmen reindrängen. Absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Vielleicht könnte es ja... Wäre das möglich, wenn du vielleicht deinen Vater so ein bisschen als Verbündeten bekämst, dass du mit ihm nochmal redest, dass er dann mit deiner Mutter nochmal spricht? Das könnte ich mal versuchen. Also ich würde jetzt alle Register ziehen, wenn er schon mal, ich finde, dass er ganz gut reagiert hat, wenn er auch nicht mit wehenden Fahnen und freudig Beifall geklatscht hat, aber er hat einen guten Satz gesagt, das ist dein Ding und dein Leben. Wenn du, wenn er deine Mutter so weit bekäme, wären wir ja schon einen großen Schritt weiter. Ja. Ne? Wer weiß das denn sonst aus deinem Umfeld noch? Eigentlich alle. Alle also schon. Das fing an, ich habe es ja der Freundin gesagt und dann habe ich es noch zwei guten Freundinnen gesagt und bei einer habe ich den Fehler gemacht, dass ich es ihr gesagt habe und dann hat es ziemlich schnell die Runde gemacht, wobei man merkt es bei mir wirklich auch und das hat sich schon, denke ich, viele so gedacht und irgendwann habe ich dann einfach gesagt, so, ich bin schwul, so ist es und findet euch damit ab und jetzt weiß es eigentlich jeder und am Anfang hatte ich da ziemlich viel mit zu kämpfen. Ja. Aber nachdem ich das so offen gesagt habe, wird es jetzt immer weniger. Ich gehe davon aus, dass du noch Schüler bist. Ja, klar. Ja, und in der Schule ist das auch kein Problem. Ja, klar sind da ein paar Idioten, vor allem auch Muslime, die das religiös gesehen gar nicht akzeptieren können und aber über sowas stehe ich dann hinweg. Super. Aber die überwiegende Mehrheit akzeptiert das. Ja, sehr gut. Und ich habe auch schon viel mit Lehrern drüber geredet und die zeigen dafür alle Verständnis, unterstützen mich auch, dass ich so halt bleibe, wie ich bin und mich nicht irgendwie verdrehen lasse. Hast du denn einen heimlichen Freund zurzeit schon? Nee. Nee, das nicht. Naja. Also, Fleming, mit der Mutter musste dann halt deine Kämpfe noch ausstehen. Ich würde da auch sehr, aber das, ich habe gar keine Sorge bei dir. Du bist so klar und so eindeutig, du weichst da nicht ein Stückchen zurück. Und nach dem 10. oder 15. Gespräch wirst du es kapiert haben. Darüber hinaus würde ich wirklich versuchen, den Vater auch noch auf mit dem ein bisschen zu koalieren, dass der dir ein bisschen Schützenhilfe gibt. Und dann wird deine Mutter das Wohl oder Übel irgendwann akzeptieren. Ich würde mir da auch wirklich nicht reinreden lassen in mein Leben. So wie du es ja gerade auch gesagt hast. Du bist ja in deinem Standpunkt völlig entschieden und klar. Ja. Super. Also ich will dich nur ermutigen, weiter so. Ich finde, ich habe da Respekt vor, wenn man mit 15 schon so durchzieht. Finde ich toll. Darf ich noch jemanden grüßen? Okay, weil du es bist. Okay, ich möchte gerne den Karl und den Florian grüßen. Das sind die beiden, die ich kennengelernt habe und durch die bin ich eigentlich nur noch viel selbstsicherer in meiner Position geworden. Sehr gut. Und ja. Die haben es jetzt gehört, Fleming. Ja. Alles Gute und viel Erfolg bei deinem Kampf. Ja. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1:30 Uhr haben wir gleich. Jetzt sage ich euch unser Thema. für nächste Woche. Unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt: Ich habe meine Strafe verbüßt. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schwerwiegendes angestellt haben und dafür bestraft wurden. Sei es im juristischen Sinne bestraft worden, die vielleicht auch im Knast waren, ihre Strafe abgesessen haben, oder die in irgendeiner anderen Form bestraft wurden und somit dann auch gebüßt haben für das, was sie angestellt haben. Ich habe meine Strafe verbüßt. Darüber möchte ich gerne nächste Woche Mittwoch, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, mit euch sprechen. Ihr könnt euch sehr gerne schon über die Mailadresse anmelden unter domian@wdr.de. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht heute, 0800 220 50 50. Und hier ist Arne. Arne ist 42. Guten Morgen, Arne. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Arne. Um was geht's bei dir? Ja, ich bin da in was reingerutscht. Und zwar, wie gesagt, ich bin normalerweise glücklich verheiratet, hab drei Kinder, bin seit 18 Jahren verheiratet, bin erfolgreicher Geschäftsmann und hab dann vor circa einem halben Jahr, da ich viel in Deutschland unterwegs bin, bin ich auch mal Wochenenden weg mit Geschäftsfreunden und habe dann in einer Diskothek eine junge Dame kennengelernt. Und es war dann auch Alkohol im Spiel, hat auch getanzt und war alles ein bisschen ausgelassen. Ja, und dann habe ich sie nachher mit ins Hotel genommen. Aber es waren nicht zwei Damen? Nein, es war eine Dame. Das hatten wir ja gerade am Anfang schon. Und wie gesagt, ist auch, zu der Zeit war sie noch so circa 20 Jahre jünger wie ich, also so 21, 22 hat sie gesagt. Und wir haben uns dann im Laufe der Wochen, immer da ich geschäftlich viel unterwegs bin, habe ich sie dann anreisen lassen, haben uns dann öfters getroffen und auf jeden Fall ist dann so eine Art, wie so eine kleine Beziehung daraus entstanden. Wirklich eine Beziehung oder eine reine Sexaffäre? Ja. Denke mal, da ich wie gesagt, mehr Sex, weil, wie gesagt, mit meiner Frau ist das alles ein bisschen eingeschlafen. Und ich weiß auch nicht, was mich da getrieben hat. Auf jeden Fall natürlich das Sexuelle stand da im Vordergrund. Sie ist auch genau das Gegenteil von meiner Frau. Meine Frau ist normal, ich sag mal, Frauen, ich sehe gut aus, aber sie natürlich, die junge Dame, blonde, lange Haare, vollbusig und irgendwie so, auch was ich immer so im Kopf hatte, so wie so eine Traumfrau. Nur ich habe dann auch, im Laufe der Zeit waren wir dann in meinem Hotel, da war sie duschen und da lag ihr Portemonnaie da lag so der Ausweis halt draußen und dann kam das böse Erwachen, dass die Dame erst 17 ist. Ach du lieber Gott. Und nächsten Monat wird sie 18. Ach du lieber Gott. Und das war für mich dann. Und sie hatte dir gesagt, Anfang 20, ja, oder was? Sie hatte 21. 21, ja. Und ich habe dann auch in dem ganzen Prozedere, war ihre Schwester mal mit und die weiß davon. Auf meiner Seite weiß keiner was von. Wenn meine Frau das erfährt, habe ich sofort Scheidung, das weiß ich. Da kenne ich meine Frau für. Die findet natürlich alles gut. Ich habe ihr dann auch, okay, ja, Liebe kann man nicht sagen. Das war so zusammen. Dann habe ich ihr auch eine Kreditkarte gegeben. Oh. Die sie dann auch frei nutzen kann, aber limitiert. Ich meine, hat sie jetzt auch nicht aus. Dings ist so. Klingt so ein bisschen, als würdest du dir die Frau kaufen. Ich wollte mir die ja gar nicht kaufen. Und da die ja anreisen muss, weil ich bin ja immer mal in München, mal in Berlin, mal in Hamburg, mal in Mannheim, mal in Ludwigshafen. Und dann habe ich die da hinkommen lassen. Dafür brauchte sie auch Geld. Und aber es hat schon ein bisschen was von Prostitution. Ich habe die da hinkommen lassen, allein der Satz schon. Ich fühle mich sowieso in dieser ganzen Lage gar nicht wohl. Deswegen, ich habe gestern mal bei dir reingeschaut und dann kam mir jetzt die Idee, jetzt rufst du selber mal an, weil ich steck da voll in der Bedrulle. Was macht die denn beruflich? Beruflich macht die Schule. Schule? Schule. Die macht gerade ihr Abi und irgendwie nach. Glaubst du, dass sie wirklich interessiert ist an dem 42-jährigen Arne oder ist sie interessiert an dem 42-jährigen Arne, der offensichtlich auch ziemlich viel Kohle hat? Ich denke mal Letzteres. Und ich habe in dem ganzen Prozedere, ob sie jetzt nur auf Geld raus ist oder ob es sich um meine Person geht, das ist für mich sowieso, ich will zu meiner Frau stehen, aber ich komme aus dieser Bedrohle nicht raus. Ich kriege da nicht den Schub. Ich meine, ich kann auch mit meiner Frau niemals drüber reden. Ja, aber du sagst, ich komme aus der Bedrohle nicht raus. Das wäre ja ganz einfach zu lösen, indem du dieses doch sehr bizarre Verhältnis, nennen wir es mal so, einfach beendest. Ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, weil sie schreibt mich auch immer über Facebook an. Und ich halte schon so vom Privaten alles fern. Die hat auch keine Privatnummer von mir. Nur ich nutze da ein Handy, wo ich auch mit ihr telefoniere. Das ist gesondert. Aber es kam schon mal, ich habe schon mal versucht, so einen Cut zu machen. Und dann kam sowas so, ja, was meinst du denn, wenn deine Frau das mal erfährt? Das kam so mal hinter, so von hinten rum. Du hast ihr alles erzählt, dass du verheiratet bist, zwei Kinder hast und so weiter. Das hat sie mitbekommen, ja. Da hast du dich aber in was reingeritten. Jetzt habe ich natürlich auch ein bisschen Bedenken, ob die mir nicht da privat noch kommt, irgendwann vielleicht mal rauskriegt, wo ich wohne und dann vor der Tür steht, weil dann habe ich, dann kann ich quasi einpacken. Weil ich kenne meine Frau, die ist sowieso sehr eifersüchtig und im Endeffekt wollte ich das alles gar nicht, aber ich hänge da halt drin. Ich muss da auch so stehen, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Ja, mit Sicherheit nicht, indem du es irgendwie weitermachst. Mit Sicherheit nicht. Ich finde, du musst zunächst mal das Risiko eingehen, dass da noch irgendein übler Nachklapp kommt, wenn du jetzt den Cut machst. Ich würde den Cut so schnell wie möglich machen. Aber ich würde es freundlich machen, dass sie sich gar nicht irgendwie provoziert fühlt oder so. Vielleicht geht die Sache ja gut. Aber dann kommt auch in mir die Angst hoch, weil ich ja schon mal versucht habe, so das zu cutten. Und Arne, das habe ich verstanden. Aber was ist die Alternative? Willst du es weitermachen? Nee. Ja, also. Die Frage ist natürlich nur, wenn du jetzt den Cut machst, den ich dir wirklich dringend empfehlen würde, denn das ist eine wirklich unappetitliche Geschichte, finde ich. Auch für dich. Ja. Nicht nur, dass du deine Frau da so fremd gehst, sondern auch dieses Verhältnis und mit dem Geld und alles ist alles irgendwie... Wenn du jetzt eine Affäre hättest, eine richtige, solide Affäre hättest mit einer Frau, die dich liebt, die du liebst, wäre das ein anderes Spiel. Aber dieses hier ist schmierig, das Ganze. Ja. So, raus. Wenn du raus bist, du sagst, du kannst es deiner Frau nicht erzählen, dann ist alles vorbei. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das heißt, das ist überhaupt keine Option, die Freundin da den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem du mit deiner Frau schon vorher sprichst. Das geht gar nicht. Nee, das geht nicht. Ist kein Thema. So, dann hast du nur die einzige Möglichkeit, Schluss zu machen und zu hoffen, dass es gut geht. Du bist deiner Frau fremdgegangen, damit musst du mit deinem Gewissen dann klarkommen. Ja. Da habe ich ja jetzt schon Probleme mit. Auch wenn ich so das Wochenende mit meiner Frau jetzt verbringe, mit den Kindern, dann geht mir gar nicht mehr aus dem Kopf. Weil irgendwie weiß ich, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht den richtigen Weg daraus. Aber ich verstehe auch nicht, dass du das hast so weit kommen lassen, sogar mit der Kreditkarte noch. Und wenn es jetzt einmal passiert wäre, okay, unter uns Betschwestern schwamm drüber und gut. Aber das ist dann immer wieder und dann noch, dass sie überhaupt überall hinkommen. Ja, du warst, das ist die Geilheit, sagen wir es ganz klar. Ja, denke ich mal. Ja, das ist... Ich meine, diesen Sex, den ich da genossen habe, den habe ich lange Jahre in der Ehe nicht gehabt. Ja, habe ich mir schon gedacht. Du bist 18 Jahre verheiratet, da ist in der Regel... ist das Feuer schon ein bisschen runtergebrannt. Ja. Und dann hast du so ein hübsches Mädel da, die deinen Vorstellungen genau entspricht. So kann man es natürlich erklären, psychologisch, was da abgegangen ist. Aber jetzt musst du handeln. Ja. Du musst handeln, du musst Schluss machen und hoffen, dass es gut geht. Wenn es nicht gut geht, dann gnade dir Gott. Ja, das ist das Problem, was ich habe, warum ich auch angerufen habe. Das ist das, wo ich jetzt echt mit kämpfen muss. Ja, deswegen dachte ich ja gerade so... Das allerbeste wäre natürlich, wenn du mit viel Asche auf deinem Haupt zu deiner Frau gehen könntest. Dann hätte die gar keine Chance, dich zu erpressen und die Sache wäre wirklich vom Tisch. Ich meine, ich würde es ihr zutrauen, sie ist ziemlich gewieft. Ich meine, ich habe gute Menschenkenntnisse und ich habe da auch nachher erst alles gemerkt, auch wo da mit dem Ausweis dann rauskam, diese Lügerei mit dem Alter. Okay, die Schwester steht voll hinter ihr und die sagt dann natürlich, ach komm, mach doch weiter so und soll dann noch, ja, der am liebsten hätte die noch, die wohnt ja bei ihrer Schwester und nicht mehr zu Hause. Und dann fing die so an, so Marke, ja, eine Eigentumswohnung wäre auch nicht schlecht und so. Da habe ich wohl geschaltet, da habe ich auch gesagt, so, dann ist erstmal. Und die Kreditkarte ist auch limitiert im Monat auf 4.000 Euro. Also an mehr kommt es auch nicht dran. Aber immerhin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kriege ja diese Abrechnung, also das nutzt die nie ganz aus. Kannst also du die Karte auch sofort sperren? Die kann ich sofort sperren. Ja. 4.000 Euro, das ist natürlich nur eine Stange Geld. Du lieber Himmel. Kein Wunder, dass die da alles für dich macht. Und wahrscheinlich würde sie das gerne auch noch weiterlaufen lassen. Ja, das denke ich mir. Deswegen habe ich jetzt auch große Angst. Ich habe ein ungutes Gefühl, irgendwie, dass wir irgendwie uns jetzt verabschieden und du wirst es deiner Frau nicht sagen. Denn wenn es dann über dieses Mädchen rauskommt, ist es ja noch viel, viel, viel schlimmer für dich. Richtig. Gibt es wirklich keine Chance, mit der Frau zu reden, mit deiner Frau? Nee, absolut nicht. Weil sie hat mir das, was jetzt passiert ist mit dieser jungen Dame, das hält die mir schon jahrelang vor, wo ich gar nichts gemacht habe. Die hat mir schon immer so, die war immer sehr eifersüchtig oder die ist sehr eifersüchtig. Mhm. Und die hat immer gesagt, wer weiß, wenn du auf Geschäftsreise bist, was dann ist und bla bla bla. Übliche, und da war nie was. Das nie. Ist auch das erste Mal passiert. In den 18 Jahren immer treu gewesen. Ja. Ja. Bis auf die junge Dame. Ja. Dann hast du nur die Möglichkeit, cut und hoffen, dass es gut geht. Ja. Und vor allen Dingen einen guten Vorsatz dann auch fassen, dass du sowas nicht mehr angehst. Nee. Wenn du keine Lust mehr auf die Ehe hast, musst du dich von deiner Frau trennen. So einfach ist das. Richtig, aber das will ich ja auch gar nicht. Mhm. Wie alt sind die Kinder? Von bis? Die Kinder sind von 8 bis 16. Mhm. Ja. Also alle zu Hause noch, richtig? Alles zu Hause. Volle Familienleben, und ja. Alles so, wie es sein sollte, nochmal. Ab morgen musst du alles unterbinden. Mhm. Alles. Ja. Trotzdem schwierig. Die Gefahr ist sehr groß. Ja. Wir wiederholen uns, ne? Die Gefahr wird nicht kleiner, indem du es weitermachst. Ja. Ne? Also, das ist immer fatal, wenn man sich in so eine Sache reinreitet, dann gibt es keinen ganz tollen, klugen, weisen Ausweg, ne? Gibt's nicht. Man läuft immer Gefahr, dass man dafür büßt, was man da gemacht hat. Ja, das stimmt. Mehr kann ich dir nicht sagen, Arne. Ja. Viel Glück. Okay, danke. Daniel. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, tschüss. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Lili. Und Lili ist 50. Guten Morgen, Lili. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Lili. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es um eine anfangs sehr traurige Geschichte. Ich habe vor 30 Jahren ein Baby zur Adoption freigeben müssen. Warum? Warum? Weil ich illegal in Deutschland war und einen Freund hatte, der mich praktisch ja mehr oder weniger dazu gezwungen hat, ich hatte eine Wahl, wieder zurückzugehen. Wohin zurück? Zurück, da wo ich herkomme. Woher kommst du? Ich komme aus Jugoslawien. Ja. Und da konnte ich aber nicht hin, weil meine Mutter hat mir damals gesagt, als ich nach Deutschland ging, du kannst alles machen, aber du darfst nie mit einem dicken Bauch oder mit einem Baby zurückkommen. Mhm. Also ich hatte damals keine Wahl. Mhm. Und diese Entscheidung ist mir ja wahnsinnig schwer gefallen. Dieser Mann, der Vater des Kindes, in welchem Verhältnis standst du zu dem? Ich bin mit ihm zusammen gewesen und am Anfang hat er sich sehr gefreut über das Baby und war für mich ein richtiger Traum. Mhm. Kind zu kriegen mit ihm. Ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Und aber als du dann schwanger warst, hat er gleich gesagt, er will das Kind nicht? Nein, gleich nicht. Das ist später passiert. Das ist ein paar Monate später passiert, dass er sich einfach dagegen entschieden hat. Weißt du warum? Ja, der ist ja selber Scheidungskind gewesen. Mhm. Und als die Scheidung war, der hat ja noch eine Schwester gehabt. Die haben sich alle um die Eltern halt und die Tochter gestritten, wer die kriegt. Ihn wollte irgendwie keiner haben und er hatte davon auch totale psychische Probleme von getragen. Und okay, aber dann ist das auch kein Grund, ein Kind selbst nicht zu wollen. Ja, aber er wollte es einfach nicht und für ihn gab es nur eine oder zwei Möglichkeiten. Ich soll zurückgehen oder ich soll das Kind zur Adoption freigeben und für mich gab es einfach keine Option. Damals, ich konnte nicht zurück, ich wusste nicht wohin und ich habe mich... Das heißt, unter großem Druck ist das entstanden? Absolut. Es entsprach überhaupt nicht deinem Herz damals? Absolut nicht. Und ich habe... Wie alt war das Kind dann, als es adoptiert wurde? sofort nach der Geburt. Sofort nach der Geburt haben die mir den weggenommen. Na, aber du hast gerade gesagt, er hat sich erst ein paar Monate, nachdem das Kind geboren wurde, entschieden, dass er es nicht haben will. Nein, nein, nein, als ich schwanger war. Ach so, dann haben wir es missverstanden. In Schwangerschaft, genau. In Schwangerschaft ist das passiert. Und ich bin damit nie klar geworden. Es war ein Horror für mich. Hast du dich von dem Mann dann getrennt? Ja, aber Jahre später, als ich einen anderen Mann kennengelernt habe, mit wem ich dann auch zwei Kinder bekommen habe und mit wem ich geheiratet habe, und wirklich, das war mein absoluter Retter. Der ist aber leider Gottes 11 Jahre später am Krebs verstorben. So, jetzt sind 30 Jahre vergangen. Da lebt jetzt irgendwo in Deutschland ein Junge, ein Mädchen, weißt du es? Ein junger Mann. Ein junger Mann. Das ist dein Kind und du weißt gar nichts von dem. Inzwischen schon. Doch. Inzwischen schon, genau. Ich habe 30 Jahre gewartet und der ist im Januar geboren und ich bin eigentlich jedes Jahr im Januar, oder nicht nur im Januar, in diesen Monaten total depressiv und mir geht es richtig schlecht. Und dieses Jahr war das so, dass ich total krank geworden bin. Ich habe auch eine schlimme Hautkrankheit bekommen. Und dann blüht das richtig auf und mir ging das total schlecht. Und ich habe wirklich gedacht, ich muss sterben, ohne ihn zu treffen. Und jetzt am 2.7. dieses Jahres habe ich einen Brief vom Jugendamt gekriegt, dass er mich sucht. Das ist ja eine Fügung, dass er auch initiativ geworden ist. Ja, Gott sei Dank. Also er ist initiativ geworden. Er ist, genau, und ich habe zu seinem 18. Geburtstag einen Brief geschrieben und an Jugendamt weitergeleitet, und in diesem Brief stand, dass ich verwitwet bin und dass ich zwei Kinder habe und dass ich mich so sehr danach sehne, ihn kennenzulernen. So, jetzt kam am 2.7. ein Brief von ihm, in diesem Jahr. Richtig. Und was ist jetzt daraus geworden? 14 Tage später haben wir uns getroffen. Das ist ja großartig. Das war großartig. Es fing gerade so traurig an, die Geschichte. Bitte? Die Geschichte fing gerade so traurig an. Ja, und genau. Und die ist sowas von jetzt glücklich. Er hat auch seinen Bruder kennengelernt. Wir haben seitdem täglich Kontakt. Treffen, E-Mail, SMS, Facebook, alles, was dazu gehört. Wohnt er denn von dir weit entfernt? 1 Stunde und 15 Minuten. Na gut, das geht ja. Ja, das geht absolut. Und nächste Woche treffen wir uns, wir beide ganz alleine bei ihm zu Hause. Zwei Tage sind wir dann zusammen. Aber das Problem liegt da dran, warum ich dich angerufen habe, ist, dass er ist ja so groß geworden. Er wusste von Anfang an, dass er adoptiert worden ist. Und seine Eltern sind sehr offen damit umgegangen und haben auch immer wieder gesagt, wenn du deine leibliche Mutter kennenlernen willst, das kannst du jederzeit, wir helfen dir auch. Und jetzt, wo es soweit ist, gab es erstmal ein ganz großes Gespräch mit ihm alleine. Die wollten nur mit ihm alleine sprechen. Seine Frau dürfte nicht dabei sein. Übrigens, ich bin auch Oma geworden. Achso, er hat eine Frau und ein Kind. Richtig. Ja. Das Kind ist auch diesen Monat jetzt 1/2 Jahr alt. Und das heißt, die Eltern, die Pflegeeltern oder die Adoptiveltern, die sind jetzt doch skeptisch, oder was? Die sind sehr, ich weiß nicht, ob die skeptisch sind, aber die blockieren das. Und zwar alleine, als es darum geht, dass er in meine Stadt kommt, mich kennenzulernen, da wollten die auf keinen Fall, dass seine Frau und seine Tochter mitkommen. Die wollten mitgehen. Und er ist aber 30 Jahre alt. Ich wollte gerade sagen, die können das doch gar nicht mehr blockieren. Nein. Das ist ein erwachsener Mann. Ja. Aber die behandeln ihn, als wäre der 12 Jahre alt. Also sie haben wahrscheinlich, ist das jetzt pure Eifersucht, die da hochkommt. Hat er es denn bei denen früher gut gehabt, bei diesen Eltern? Er hat es Gott sei Dank gut gehabt. Er hat es wirklich sehr, sehr gut gehabt. Dann wird das jetzt Eifersucht sein, weil da kommt eine neue Frau, da kommt eine neue Oma. Und das Interesse verlagert sich jetzt vielleicht mehr auf dich als denn auf sie. So haben die Leute vielleicht Angst. Ich denke auch, dass sie Angst haben. Die brauchen aber keine Angst zu haben. Ich bin dankbar, dass er es gut hatte. Und er hat auch nach dem Treffen hat das erstmal durchgesetzt, dass er mit seiner Frau und seiner Tochter zu mir kommen. Die habe ich aber 2 Stunden später kennengelernt, als es für ihn klar war. Ich wundere mich, dass er das durchsetzen muss. Er ist ja keine 17 mehr. Ja. Aber der wird wirklich, der ist noch nicht losgelassen worden. Und naja, vielleicht ist das jetzt auch für ihn eine ganz, ganz, ganz gute Möglichkeit, sich da zu emanzipieren von seinen Eltern. Das hat er mir auch gesagt, das ist sehr gut für ihn. Und auf jeden Fall, nach unseren Treffen hat er die sofort informiert, dass es schön war. Wir haben es übrigens an den einen Tag getroffen. Der ist in meiner Stadt im Hotel gewesen. Und nach unseren 8-stündigen Treffen hat er mir dann SMS geschrieben, darf ich dich morgen bitte nochmal treffen? Und dann ist er zu uns nach Hause gekommen. Und das war einfach wunderschön. Das war wirklich, das war ein Wunder. Was für ein großes Glück für dich. Absolut. Ja. Ich schwebe. Bei mir sind ganz ich bin wie auf der Droge gewesen. Ich bin durch die Stadt rumgelaufen. Alle dachten, ich habe mich verliebt oder was. Er hat sicherlich auch gefragt, warum du ihn damals freigegeben hast zur Adoption. Und du hast ihm deine Geschichte erzählt. Akzeptiert er das so? Absolut. Mhm. Der kann mich gut verstehen und seine Frau auch. Ich habe ihm alles erklärt und erzählt und die ganzen Fotos gezeigt. Mhm. Auch von seinem Vater. Ich habe mich einfach total geöffnet. Und die beiden Geschwister, die er jetzt noch hat, also Halbgeschwister sind das, ja? Ja, genau. Wie alt sind die? Die beiden Söhne, die sind 24 und 23. Ja, ist doch super. Die sind überglücklich, aber den habe ich das erst erzählt, als ich den Brief bekommen habe von Jugendamt. Vorher konnte ich nie drüber reden. Ach, du hast nie drüber geredet? Ich habe nur mit meinen Freunden drüber geredet. Und ich konnte nicht, weil ich wie geschnürt war. Das hat mich gewürgt. Ich konnte einfach nicht. Und ich habe gedacht, wenn ich denn jetzt erzähle, vielleicht lerne ich nie kennen. Ich wollte die einfach nicht beunruhigen. Aber die beiden Jungs freuen sich. Total. Super. Und alle drei, die sind so glücklich und die sind auf gleichem Level. Und das ist ein Traum. Ja, das ist wirklich ein Traum. Das ist aber eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Geschichte, Lili. Die fing gerade so traurig an und endet jetzt so, so fantastisch. Und ich bin sicher, mit diesen Adoptiveltern, das wird sich einrenken. So wie du es gerade geschildert hast, ist dein Sohn ja doch so interessiert an dem Kontakt mit dir, das wird er sich nicht nehmen lassen. Du bist seine Mutter, du bist seine leibliche Mutter. Das können die ihm nicht kaputt machen oder... Die müssen das nicht machen. Sie werden es nicht. Die machen zu großes Problem, Domian. Die machen ganz großes Problem. Ja, dann muss er, ich hoffe, dass er dann mal auf den Tisch haut. Ja, das hat er auch gemacht. Der hat ja auch angerufen und hat zum Gespräch gebeten, weil sie haben gesagt, sie wollen nichts mehr davon wissen, gar nichts mehr. Mhm. Und Vater will überhaupt nicht mit ihm darüber reden. Finde ich ganz schlimm. Finde ich ganz unmenschlich und ganz egoistisch von den Leuten. Genau, sage ich auch. Und ich habe ihn aber vorgeschlagen, der soll eine E-Mail schreiben. Und hat er auch gemacht, hat er E-Mail geschrieben, das hat er alles erklärt. Und dann ist es eine sehr distanzierte E-Mail zurückgekommen und die sind sehr enttäuscht über ihn, dass er jetzt die Geschwister auch kennengelernt hat. Mhm. Und die haben den Vorwurf gemacht, er hätte das vorher mit denen absprechen müssen, ob er das darf. Ach, das ist alles und Quatsch. Und er darf mit niemand reden. Die haben ihn verboten, sogar mit seinen Freunden darüber zu reden, dass er mich kennengelernt hat. Unfassbar, der Mann ist 30. Ich sag's nochmal, der Mann ist 30 und hat selbst eine Familie. Ja, es ist also, traurig. Mach dir mal jetzt nicht so sehr große Sorgen. Ich kann mir schon vorstellen, dass du ein bisschen Angst hast nach so vielen Jahren des Leidens, dass jetzt wieder irgendwas schief läuft. Aber ich bin einfach mal optimistisch und verlasse mich auf sein Gefühl, dass er seine Mutter wiedergefunden hat und dass er da eine Regelung findet, dass die Leute das dann irgendwann auch akzeptieren werden. Freu dich erstmal von Herzen und freu dich auf das nächste Treffen. Wann wird's genau sein? Der nächste Treffen ist am Tag der Einheit. Am Tag der Einheit, am 3. Oktober. Genau, da sind wir beide ganz alleine bei Ihnen. Ganz alleine, wir zwei. Zwei Tage. Lili, dann wünsche ich ein ganz tolles, langes Wochenende nächste Woche. Ja, und vielen Dank. Nochmal großen Glückwunsch und Gratulation für die schöne Fügung, die sich da jetzt im Leben ergeben hat bei dir. Und alles Gute dir und deinem Sohn. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Thomas und Thomas ist 49. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Thomas, über was reden wir? Domian, ich wollte mit dir gerne über die U-Bahn-Überfälle hier in Berlin sprechen. Oh ja. Weil die gehen ja auch ziemlich durch die Medien im Moment. Natürlich, überall. Es gibt ja also ganz schlimme neue Nachrichten wieder und so weiter. Ist heute schon wieder was passiert? Nee, aber halt letztes Wochenende mit dem jungen Mann da, der vor das Auto lief. Genau, der dann leider... dann auch tödlich verletzt wurde. Verletzt wurde, ja. Ist natürlich eine schlimme Geschichte. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Domian, es gab ja im April diesen Überfall hier bei uns in Berlin in der Friedrichstraße von dem Torben P. Mhm. Und es ging ja auch richtig durch die Presse. Das sind die Bilder, wo der Täter immer wieder auf den Kopf getreten hat. Viermal hat er ihm auf den Kopf getreten. Mhm, ja. Dann ist ein Tourist aus Bayern dazwischen gegangen. Der ihm das Leben quasi gerettet hat. Quasi das Leben gerettet, also so sehe ich das auf jeden Fall. Ja. Und ich habe auch die Verhandlung besucht. Ah, du warst bei der Verhandlung dabei? Ja. Das ist ja interessant. Erzähl mal, wie hat der Täter sich dort verhalten? Also er war sehr ruhig und also für meine Begriffe war das alles eine Schauspielerei. Sorry, wenn ich das so direkt sage. So, in der Presse war ja zu lesen, dass er sehr reuig ist und ihm das sehr leid tut. Ja, das Gefühl hatte ich persönlich jetzt nicht. Hattest du nicht? Nee, überhaupt nicht. Aber er hat es während des Prozesses so gesagt? Ja, er hat gesagt, er hat sich auch entschuldigt, aber das, also ich habe es als eine Show eigentlich das alles gesehen, auch dieses ganze Gericht und so. Ich muss auch mal sagen, diese Bilder, die wir ja, glaube ich, fast alle im Fernsehen immer und immer wieder gesehen haben, die waren ja wirklich schockierend. Ja. Und es ist ein Wunder, dass das Opfer nicht noch viel schwerer verletzt ist. Also, der hätte ja auch bleibende Schäden haben. Der hätte bleibende Schäden haben können, wirklich. Also was ich eigentlich meine ist, er wurde ja nun verurteilt. Sag nochmal, wie das Strafmaß war. Das waren 2 Jahre und 10 Monate. Mhm. Und die Verteidigung, also die Staatsanwaltschaft hatte ja 4 Jahre gefordert. Mhm. Und die Verteidigung hatte gefordert 2 Jahre mit Bewährung. Mhm. Das muss man sich auch mal, aber gut. Ja. Das Problem ist, der Mann war ja noch nicht einen Tag in Haft. Mhm. Weder davor, also vor der Verhandlung, noch jetzt danach. Mhm. Und selbst die Staatsanwaltschaft, die entschuldigt es in ihrem Plädoyer, indem sie sagt, es ging ja so stark durch die Medien, die Eltern haben Morddrohungen bekommen, die mussten umziehen. Das sind alles mildernde Gründe, um ihm jetzt nur 2 Jahre und 10 Monate zu fordern. Wann muss er denn die Haftstrafe antreten? Also er ist ja jetzt wieder frei und das Problem ist, so sehe ich das zumindest, dass es ein Kuschelkurs ist von der Justiz. Wenn er kriegt irgendwann einen Stellungsbefehl. Mhm. Also ich muss dazu sagen, die Verteidigung ist ja noch in Revision gegangen. Die sind ja nicht mal zufrieden mit diesem Urteil. Mhm. Was ich idiotisch finde, weil es ist nämlich so, bei 2 Jahren, 10 Monaten, da kriegt er irgendwann dann den Stellungsbefehl. Mhm. Da er die ganze Zeit in Freiheit war, wird er in den offenen Vollzug, muss er sich dann stellen, also gar nicht in geschlossenen Vollzug. Ja. Dort wird er automatisch bei günstiger Sozialprognose, die er ja nun hat, da er ja nichts gemacht hat, während er frei ist jetzt. Ja. Und vorher auch nicht? Auf Halbstrafe abgestellt. Ja. Das heißt wiederum automatisch, dass er spätestens nach 6 Monaten... Genau, diese Rechnung habe ich in irgendeiner Zeitung auch gelesen und war wirklich auch entsetzt darüber. Rechner werden kann, das heißt, er kann draußen arbeiten oder was auch immer. Und selbst dagegen gehen jetzt die Verteidiger nochmal vor. Und die Wochenenden verbringt er dann sowieso zu Hause. Mhm. Und jetzt wollen die Verteidiger, sind in Revision und wollen noch Bewährung haben. Total unlogisch und alles. Also man muss hinzusagen, dass dieser Täter vorher, so bin ich informiert, nicht auffällig geworden ist in irgendeiner Weise. Genau. Und der war stark alkoholisiert. Na, da streiten sich ja nun die Gemüter drüber. Ah, da streiten sich die Gemüter. Mhm. Ja, okay. Was glaubst du denn, du bist ja nun ein guter Beobachter, merke ich, und bist sehr gut informiert. Ja. Was glaubst du denn, was steckt denn hinter dieser Linie, mit einem solchen Täter doch so sanft umzugehen? Also, ich sehe es halt, wirklich als Kuschelkurs. Warum? Warum tut man das? Naja, man darf vielleicht nicht vergessen, der Vater ist Jurist. Ich will jetzt nichts unterstellen, um Gottes Willen. Aber der Vater ist Jurist, er kommt aus sehr gutem Hause, aus einem sehr gut situierten Wohnort, alles und so, wo er her war. Mhm. Und also bessere Kreise, würde man so mal so sagen. Ja, ja. Mit vielen guten Kontakten, mit Ruderclub und weiß ich was, alles, was da noch war. Das heißt, er hat auch wirklich Top-Anwälte? Er hat wirklich gute Anwälte. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Aber trotzdem... Nein, wo ich dir völlig recht gebe, ist das Signal nach draußen. Wenn so schlimme Sachen passieren, verlange ich auch härteste Strafe. Ja, ich auch. Wie gesagt, dieser Mann hätte tot sein können oder er hätte für sein Leben schwerst behindert sein können. Es ist ein Wunder gewesen, dass es nicht so gekommen ist bei diesen heftigen Tritten, die er dem Opfer versetzt hat, der Täter. Also guck mal jetzt zum Beispiel, der Fall vom letzten Samstag. wo der junge Mann da, der Giuseppe, von den Leuten weggerannt ist und auf die Straße gerannte und dort tödlich überfahren wurde, die beiden sind in Haft. Ja, also... Ich verstehe, die Verhältnismäßigkeit. Die haben ihn jetzt nicht direkt quasi getötet oder angegriffen, so. Er ist weggerannt. Thomas, wir müssen hier leider einen Schnitt machen, weil die Sendung vorbei ist. Danke für deinen Anruf, danke für die detaillierte Meinungsäußerung. Okay. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, heute hat Christoph Gellert. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht. Macht's gut, bis dahin, ciao.